Arena Music Production. Flammen, Flammen des Kriegers. Flammen, Flammen, Flammen. Ich bin der ultimative Krieger, du spielst nicht in meiner Liga, gottverdammter Arschkriecher. Step the fuck back, ich bin der Hell-Tiger. Hard to attack, seven times wie man mich nennt. Denn der Teufel trägt viele Namen unter denen ihr ihn kennt. Und ich gebe meinen Senf gerne mal dazu, die Beilage zu dem Blut-Hurensohn, was du auch tust. Warcore, Sergeant Kuhn, Lebensphilosophie, nicht nur ein Promo-Move. Ich will die Leben alle zerstören, kann das Nachtfeld beben. Ja, mir reicht es nicht, Rache zu spüren. Ich muss sie auch ausführen, meine Gedanken, die mich verführen. Dass die Menschen alles spüren, wie es sich anfühlt. Die Hölle zu durchleben, doch vergieße keine Tränen. Speist die Zähne fest zusammen, verringert die Distanz. Dann greif ich an und setz die ganze Welt in gottverdammte Flammen des Krieges. Bis das Leben daran verderbt. Setze Kuhn, die Befehle auf dem Schlag. Frei, verschone keinen deiner Sorte. Setze Kuhn, keine Gefangenen, ein Schlag, die Protektor. Frei, alle abgeschlachtet. Setze Kuhn, die Befehle auf dem Schlag. Frei, verschone keinen deiner Sorte. Setze Kuhn, keine Gefangenen, ein Schlag, die Protektor. Frei, alle abgeschlachtet. Blut in meinen Beinen, Drachen, die mir Kräfte geben, doch nicht wie Drachenlord. Ich bin die Ausgeburt im Tod, zerstöre jede Stadt und doch mach jeden Tag dabei noch Sport. Tote Körper werden entsorgt von mir im Fluss, im Akkord. Trag ich Maske nicht aus, simpler Sache. Grün, blaue Augen werden leuchten, gelb, wenn mich der Hass befällt. Ein Ninja alter Schule stellt sich gegen diese Welt. Im Notfall auch ganz allein, bist du für Schrecken bereit, das stell ich mir. So weit und der Himmel stürzt über dir ein und verkennt dich in Rauchwolken, wenn sie Raub und Mord wollten. Hier ist er in Person, ich hab mir eine Sache geschworen, dass ich niemals so werde wie ihr. Bis auch der letzte Spaß kapiert, wird das Blut meiner Opfer mit Freunden extrahiert. Kamikaze hat die Arme verseit ihr, klingen Sturm, bis jeder von euch stirbt. Setze Kuhn, gib Befehle auf dem Schlag. Frei, verschone keinen deiner Sorte. Setze Kuhn, keine Gefangenen, ein Schlag, die Protektor. Frei, alle abgeschlachtet. Setze Kuhn, gib Befehle auf dem Schlag. Frei, verschone keinen deiner Sorte. Setze Kuhn, keine Gefangenen, ein Schlag, die Protektor. Frei, alle abgeschlachtet.